Kundgabe 4345. Empfangen durch Bertha Dudde am 21.06.1948. Gemeinsames Wirken für Gott. Ich entzünde in euren Herzen eine Flamme, die auflodern wird zu höchster Glut. Ihr werdet euch in meiner Fürsorge wissen und in der Liebe zu mir einig sein. Denn was ihr empfindet, das treibt euch zu mir. Es wird die Liebe euch veredeln, und hohe geistige Ziele werdet ihr erstreben. Denn ich selbst lege in eure Herzen den Trieb nach Vollendung, so ihr euch verbunden habt, zum gemeinsamen Wirken für mich. Dies aber setze ich euch zur Aufgabe, dass ihr der Armen gedenket, denen ihr geistig helfen könnet, die ohne Liebe dahin leben und daher auch ohne Wissen sind. So ihr zusammenwirket, werden euch viele Türen offen stehen, durch die ihr eingehen könnet. Und es ist mein Plan von Ewigkeit, dass große Not die Menschen zusammenführen wird, die für mich wirken sollen, die ich bestimmt habe für geistige Tätigkeit und die durch ein Leben in Liebe fähig sind für solche. Und mag es auch scheinen, als fehle die Begabung für eine lehrende Tätigkeit auf Erden. Es kommt die Zeit, wo sich die Zunge lösen wird und voll überzeugt mein Diener aussprechen wird, was immer ich ihm eingebe. Denn für die geistige Tätigkeit statte ich selbst meine Diener aus, auf dass sie nicht erfolglos ihre Arbeit ausführen. Und ich kenne die meinen und lasse sie oft durch eine harte Schule gehen, auf dass sie sich selbst an mich anschließen und ich sie nun nimmermehr verliere. Ich aber will die Kraft des Einzelnen vermehren, und darum will ich auch, dass ihr in Liebe euch zusammenschließet und meine Kraft euch durchströmen kann, die ihr empfinden werdet als erhöhte Lebenslust mit dem Ziel geistigen Ausreifens und Betätigung am Erlösungswerk Christi, irrenden Seelen zu verhelfen zur Wahrheit. Mein Wille wird euch beherrschen, weil ihr den euren mir unterstellt. Und darum könnet ihr getrost euren Lebensweg zusammenwandeln, denn ich selbst leite euch und bestimme euer Schicksal, dass ihr selbst nichts ändern könnet, sondern nur dazu beitraget, dass es sich erfüllet. Und eure Arbeit wird gesegnet sein, weil ihr durch tiefe Not zu mir gefunden habt und bei mir verharret, der über euch wachet bis zum Ende. Amen.